Ankörner, in dessen Exemplar der Anthologie von Friedrich von Schiller. Ihr waret nur für wenige gesungen, und wenige verstanden euch. Heil euch, ihr habt das schönste Band geschlungen, mein schönster Lorbeer ist durch euch errungen. Die Ewigkeit vergesse euch.